Generell kommen verschiedene Untersuchungen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass die gemessene Intelligenz stark mit der Schichtzugehörigkeit korreliert. Aus der Oberschicht und der oberen Mittelschicht stammen in Deutschland die meisten Hochbegabten. Untersuchungen in den USA haben ergeben, dass der gemessene Zusammenhang der Intelligenz von Ehepaaren zwischen 40% und 45% liegt, also nahezu so hoch wie die Korrelation der Intelligenz leiblicher Geschwister. Eine seit 1979 laufende groß angelegte Langzeitstudie, die auf einer Stichprobe von über 12.000 jungen Leuten beruht, die 1979 zwischen 14 und 22 Jahre alt waren, belegt ziemlich eindeutig, dass die gemessene Intelligenz und der an Bildungsabschlüssen und Einkommen gemessene Lebenserfolg hochgradig miteinander korrelieren. So gibt es eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einer armen Unterschichtfamilie mit einem Durchschnitts-IQ von 100 der Armut entkommt, während es gut sein kann, dass ein dümmeres Kind aus einer Mittelschichtfamilie in Armut gerät. Ein ähnlicher Zusammenhang gilt weltweit, wenn man den gemessenen Durchschnitts-IQ von Nationen und deren wirtschaftlichen Erfolg untersucht. Man mag diese Grundtatsache unterschiedlich interpretieren und mit unterschiedlichen kausalen Erklärungen belegen. Der statistische Zusammenhang als solcher ist jedoch unangreifbar. Er wird gestützt durch eine neue Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, die davon ausgeht, dass unter anderem eine überdurchschnittliche Fruchtbarkeit der wirtschaftlich Erfolgreichen notwendig ist, um einen Entwicklungsprozess nachhaltig in Gang zu setzen. Ein nationaler IQ wird stets so normiert, dass der Durchschnitt bei 100 liegt. Dabei zeigt sich in den westlichen Industriestaaten von den 1930er bis in die 1980er Jahre ein Anstieg des durchschnittlichen IQ von 2-3% pro Jahrzehnt. Dieser Anstieg vollzog sich allerdings im Wesentlichen im Bereich der unterdurchschnittlichen Intelligenz, nicht bei den Hochbegabungen. Dieser nach seinem Entdecker sogenannte Flynn-Effekt wird auf die Anregungen der modernen Industriegesellschaft, auf bessere Bildung und bessere Ernährung zurückgeführt, die es früher Benachteiligten möglich machen, ihr genetisches Potenzial besser auszuschöpfen. Dieser Effekt wirkt allerdings nicht mehr. Wie Untersuchungen in Dänemark und Norwegen zeigen, kehrt er sich sogar allmählich um, was sich im Absinken der gemessenen durchschnittlichen Intelligenz äußert. Für Deutschland können die PISA-Studien, die teilweise Intelligenztest ähneln, in eine analoge Richtung interpretiert werden. Fassen wir zusammen. Unsere Gesellschaft schrumpft, sie wird älter, heterogener und gemessen an Bildungsindikatoren weniger leistungsfähig. Dass in Deutschland überdurchschnittlich viele Kinder in sogenannten bildungsfernen Schichten mit häufig unterdurchschnittlicher Intelligenz aufwachsen, lässt uns schon aus rein demografischen Gründen durchschnittlich dümmer werden. Der Anteil der Menschen, der aufgrund mangelhafter Bildung sowie intellektueller Mängel nur schwer in das moderne Arbeitsleben integriert werden kann, nimmt strukturell zu. Es gibt Dinge, die man relativ leicht beeinflussen kann, etwa das Ernährungsverhalten. Alle Untersuchungen zeigen, dass ein ausgewogenes Frühstück die Leistungsfähigkeit und Bereitschaft von Kindern deutlich erhöht. In Unterschichtfamilien gibt es häufig aber gar kein Frühstück, so dass die Kinder bereits mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit in die Schule kommen. Andererseits senkt eine reichliche, aber nicht ausgewogene und vor allem zu fette und zu zuckerhaltige Mahlzeit die geistige Leistungsfähigkeit ganz erheblich. Hier könnte durch das gemeinsame Mittagessen in der Schule Abhilfe geschaffen werden. Dies wäre dann die Antwort der Gesellschaft darauf, dass ein stetig wachsender Teil der Eltern seinen Nachwuchs vernachlässigt. Eine strukturelle Dauerlösung ist das nicht. Wenn nämlich am unteren Ende der sozialen Rangskala die Zahl der Kinder deutlich über dem Durchschnitt einer sowieso schrumpfenden Gesellschaft liegt, dann hat die betroffene Nation oder Gesellschaft ein Nachhaltigkeitsproblem und dem ist mit gesunder Ernährung alleine nicht beizukommen. Im Folgenden werde ich zeigen, welche Mängel und Fehlentwicklungen bei der Armutsbekämpfung, der Organisation des Arbeitsmarktes und der Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik, in der Bildungspolitik, im Umgang mit Migration und Integration, in der Bevölkerungs- und Familienpolitik die bestehenden Negativtrends verursachen und Überlegungen anstellen, was man auf dem jeweiligen Politikfeld ändern kann. Zwangsläufig ist diese besorgniserregende Entwicklung nur dann, wenn wir das So-Sein von Politik und der jeweils herrschenden rechtlichen und materiellen Rahmenbedingungen als unveränderlich hinnehmen. Offen bleibt, ob eine gesellschaftliche Mehrheit, die zu einer politischen Mehrheit werden müsste, bereit ist zu solch weitgehenden Änderungen, wie ich sie vorschlagen werde, und, wenn ja, wie solch ein Prozess organisiert werden soll. Die Trennlinien verlaufen hier nämlich nicht längs der Parteigrenzen oder nach dem klassischen Links-Rechts-Schema. Sie verlaufen vielmehr zum einen zwischen jenen, die kurzfristig und jenen, die langfristig denken, zum anderen zwischen jenen, die Veränderung eher als externes Ereignis und jenen, die Veränderung als Gestaltungsaufgabe auffassen.